heute, liebe Geschwister, um den Adhan, um die Handlungen während des Adhan. Um die Handlungen während des Adhan. Zunächst einmal gibt es verschiedene Dinge, die wir manchmal machen, unbewusst machen, die wir selbstverständlich machen, die aber ausdrücklich eine Sunna sind über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dazu gehört zum Beispiel das Stehen während des Adhan. Das ist eine Sunna während dem Adhan. Das bedeutet, dass Bilal radiallahu anhu und die wir kennen unter zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam mehrere Leute, die den Adhan ausgerufen haben, unter anderem Bilal, also jetzt bekannt, aber auch zum Beispiel ein blinder Mann namens Ibn Maktum und auch eine andere Person namens Abu Mahdura. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen drei zufrieden sein. Und diese Leute, die den Adhan ausgerufen haben, haben ihn offensichtlich im Stehen ausgerufen. Aber sollte jemand zum Beispiel den Adhan nicht im Stehen ausrufen können, oder sollte jemand zum Beispiel vergessen haben oder was auch immer, so ist das Stehen während des Adhan keine Bedingung für die Gültigkeit des Adhan, sondern es ist wirklich mustahab und sollte man auch einhalten. Es gibt auch keinen großen Grund, warum man das unterlassen sollte, wenn man dazu imstande ist. Eine zweite Sunna während des Adhan ist, dass man den Adhan auf einer erhöhten Stellung ausruft. Denn der Sinn vom Adhan ist natürlich, dass der Gebetsruf zu den Leuten gelangt. Und deswegen hat Bilal radiallahu ta'ala anhu den Adhan auf einem Dach ausgerufen. Und heutzutage können die Lautsprecher, die man verwendet, das ersetzen, sofern natürlich die Lautsprecher auch so angebracht sind, dass sie die Leute erreichen, die sie erreichen sollen. Die nächste Sache ist, während dem Adhan wendet man sich in Richtung Qibla. Das ist auch keine Pflicht, aber es gehört zu den Sunnan des Adhan. Sunnan ist der Plural von Sunnah. Und so wissen wir, dass auch Bilal radiallahu ta'ala anhu sich während des Adhan in Richtung Qibla gewandt hat. Und in einer Überlieferung heißt es wortwörtlich, und das lese ich erstmal auf Arabisch vor, an Abi Juhayfa qal, ra'aytu Bilalan yu'adhinu wa yaduru wa yutbi'u fahu hahuna wa hahuna. Das heißt, auf Deutsch übersetzt, Abu Juhayfa berichtet, dass er sagte, ich habe gesehen, wie sich Bilal während des Adhan drehte und mit seinem Mund nach hier und da wandte, während seine beiden Finger in seinen beiden Ohren waren. Aus diesem Hadith entnehmen wir mehrere Regelungen, unter anderem die Regelung, dass der Muadzin während des Adhan seine beiden Zeigefinger in die Ohren macht, und das hilft ihm dabei, lautstärker zu sein. Das heißt, Fingerspitze des rechten Zeigefingers in das rechte Ohr und die Fingerspitze des linken Zeigefingers in das linke Ohr, so wie es eben Bilal radiallahu anhu gemacht hat. Das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Ulama. Es gibt manche Gelehrte, die gesagt haben, dass man die Hände darauf legt, aber das ist, widerspricht diesem Hadith, den wir gerade eben gehört haben. Und was Hadath ist, dass man nur eine Hand benutzt, das ist überhaupt gar nicht überliefert. Und deswegen macht, wie wir gesagt haben, die Fingerspitzen in die beiden Ohren. Wenn man das unterlässt, hat man die Vollkommenheit unterlassen, es entgeht einem Belohnung. Und derjenige, den Allah subhanahu wa ta'ala Taufiq gegeben hat, das heißt Erfolg verliehen hat, das ist derjenige, der das, was er gelernt hat, aus der Sünde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sofort umsetzt. Egal, ob die Leute das kennen oder nicht kennen, egal, ob die Leute das mögen oder nicht mögen, sondern er versucht eben seinem Herrn subhanahu wa ta'ala zu gefallen. Das gilt gemäß der Mehrheit der Ulama nur während dem Adhan und nicht während der Iqama. Aus dem Hadith, den wir gerade eben gehört haben, können wir auch entnehmen, dass man während dem Adhan sich dreht. Bilal radiallahu anhu hat sich während dem Adhan nach rechts und nach links gedreht. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet, dass man sich nur während der Hay'alah dreht. Hay'alah Bedeut ist eine Abkürzung für die Aussage Hayya ala Salah und eine Abkürzung für die Aussage Hayya ala Falah. Nur während diesen beiden Ausdrücken dreht man sich als Muadzin nach rechts und nach links. Was dreht man aber? Man dreht nur seinen Kopf. Man dreht nur seinen Kopf. Das heißt wortwörtlich im Hadith, dass Bilal radiallahu anhu lam yastadir. Das heißt, er hat sich nicht mit dem Körper ganz seitlich wegbewegt, sondern er war gerade geblieben mit seinem Oberkörper und das Einzige, was sich bewegt hat, war sein Kopf. Einmal nach rechts und einmal und wieder zurück und auch nach links. Und was genau, das erkläre ich jetzt. Wir haben beim Adhan zweimal Hayya ala Salah und zweimal Hayya ala Falah unter Übereinkunft der Ulama, bis auf manche Aussagen, wo es einen Tarji' gibt, über den wir gleich sprechen werden, inshallah. Aber was die Aussage Hayya ala Salah angeht, wenn man Hayya ala Salah sagt, dann beginnt man geradeaus und endet auch wieder geradeaus beim ersten Hayya ala Salah. Und wenn man das zweite Hayya ala Salah sagt, beginnt man geradeaus, geht nach links und endet wieder in der Mitte. Und genau das gleiche macht man bei Hayya ala Falah. Und wenn ich das einmal vormache, die Kopfbewegung, inshallah habe ich so gut erklärt, dass diejenigen, die mich nicht sehen können, das gut verstanden haben. Und wer nicht verstanden hat, fragt dann diejenigen, die es sehen. Wir sagen, man fängt an geradeaus, man sagt so, Hayya ala Salah. Hayya ala Salah. Hayya ala Falah. Hayya ala Falah. Auf diese Art und Weise hat man einmal nach rechts und einmal nach links Hayya ala Salah gesagt. Und einmal nach rechts und einmal nach links jeweils Hayya ala al-Falah gesagt. Und dadurch hat man beiden Richtungen, beiden Richtungen gegenüber gerecht gewesen. Es gibt auch noch andere Verständnisse aus dem Hadith, aber das ist inshallah, die bevorzugte Ansicht, weil das, wie gesagt, beide Richtungen gleichermaßen behandelt. Heutzutage haben wir Mikrofone. Und macht es Sinn, dass man beim Mikrofon sich trotzdem nach rechts und trotzdem nach links bewegt? Wenn man auf Anhieb vielleicht ein bisschen zu voreilig urteilt, dann würde man sagen, es macht keinen Sinn, dass man sich nach rechts und nach links bewegt während des Adhan, weil sowieso der Ton, im Gegenteil, der Ton wird vielleicht dann weniger ankommen. Und entscheidend ist ja, dass der Ton ins Mikrofon gesprochen wird. Weil die Boxen, die bewegen sich ja nicht, die sind ja standfest. Deswegen, wenn man sich nach rechts und nach links bewegt, hat man bestenfalls den gleichen Ton erreicht und schlechtestenfalls den Ton teilweise vielleicht sogar verschlechtert. Das ist auf Anhieb, könnte man das so denken. Aber wenn man diese Sache ein bisschen genauer untersucht, kann man folgende Sache sich überlegen. Als Bilal radiallahu ta'ala anhu den Adhan ausgerufen hat, hat er den Adhan, wie wir gerade gesagt haben, Hayya ala Salah nach rechts, Hayya ala Salah und so weiter, haben wir gesagt. Die Frage ist jetzt, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt, du sollst den Adhan ausrufen, einmal nach rechts und einmal nach links, je nachdem, wie viele Leute auf der rechten und wie viele Leute auf der linken Seite sind? Das heißt, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder Bilal radiallahu anhu seine Kopfbewegung abhängig gemacht davon, ob links und rechts Leute überhaupt sind? Die Antwort lautet nein. Darauf gibt es überhaupt gar keinen Hinweis. Deswegen, auch wenn du zum Beispiel mit einer Gruppe unterwegs bist, auf einer Reise bist und ihr macht Pause und ihr schlagt euer Zelt auf oder macht ein Lager oder was auch immer und dann angenommen, dieses Lager ist nicht in Richtung Qibla, ist auf der anderen Seite. Und wenn ihr beten wollt, oder der Adhan wird dann ausgerufen in eine Richtung, wo die Leute sich nicht hingesetzt haben oder hingelegt haben. Dann trotzdem wird man den Adhan einmal nach rechts und einmal nach links sprechen, ich meine die Hay'ala, auch wenn die Leute nicht in dieser Richtung sind. Also wenn ich jetzt, also angenommen, die Qibla ist da, dann mache ich einmal nach rechts und einmal nach links, wie ich gerade eben erklärt habe. Aber stell dir mal vor, die Leute, die mit mir sind, sind auf der rechten Seite alle. oder sie sind auf der linken Seite oder linke Seite oder sie sind hinter mir, ja, oder sie sind vor mir. In allen Fällen ist meine Kopfbewegung nicht abhängig davon, wo die Leute sind. Und deswegen, liebe Geschwister, es ist stärker und richtiger zu sagen, dass die Bewegung an sich eine Ibadah ist, die wir umsetzen, egal ob wir ein Mikrofon haben oder ob wir kein Mikrofon haben. Und, und eine weitere Weisheit, die dahinter steckt, ist auch, wenn man diese Ibadah so umsetzt, wie Bilal radiallahu anhu sie gemacht hat, dann eines Tages, wenn du mal unterwegs bist und du hast kein Mikrofon dabei, du wirst es trotzdem genauso machen. Oder wenn du irgendwo hingehst, wo es keinen Strom gibt allgemein. Oder wenn wieder eine Zeit kommt, in der es diese technischen Möglichkeiten nicht geht, werden die Leute immer noch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam praktizieren. Im Gegensatz dazu, wenn die Leute heutzutage alle diese Sunna unterlassen werden, würden, dann würde eine Zeit kommen, wo die Leute diesen Ma'ruf als Munkar bezeichnen würden. Und der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, dass eine Zeit kommen wird, wo die Leute das, was bekannt ist, plötzlich als unbekannt bezeichnen und das, was unbekannt damals war, plötzlich als bekannt bezeichnen. Und deswegen passt man auf. Und das ist alles entnommen aus der Überlieferung, wo es heißt im Hadith, فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاحَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحَ لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ. Jetzt haben wir über einige Handlungen erfahren. Jetzt möchten wir wissen, der genaue Wortlaut, der überliefert ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf den Adhan. Zunächst einmal, wenn wir im Salah sind und Allahu Akbar gesagt haben, dann ist es eine Sunna, dass wir den Dua al-Istiftah sagen. Richtig? Subhanakallahu wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Das ist eine Form des Dua al-Istiftah. Aber es gibt auch eine andere. Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-Mashriq wa al-Maghrib und so weiter. Es gibt verschiedene Überlieferungen darüber, welchen Dua man spricht am Anfang des Salah. Und das bedeutet was? Das bedeutet, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Der Gesetzgeber hat dir verschiedene Möglichkeiten gegeben, etwas zu sprechen am Anfang deines Salah. Und das gleiche gilt in Bezug auf den Adhan, liebe Geschwister, gemäß der richtigeren Ansicht unter den Ulama. Es gibt verschiedene Versionen, die über den Adhan überliefert worden sind, grundsätzlich zwei Versionen. Und beide Versionen, beiden Versionen liegen authentische Hadithe zugrunde, die wir inshallah ta'ala uns einmal anschauen möchten. Die erste Version ist diejenige, die Bilal ibn Rabah radiallahu anhu zugeschrieben wird, dass er sie, den Propheten sallallahu alaihi wasallam, vor fünfmal pro Tag ausgerufen hat vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dazu gibt es folgende Überlieferung, deswegen verzeiht mir, die ist ein bisschen länger, deswegen kurze ich die ein bisschen ab, inshallah ta'ala. Und zwar sagte er, Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu, er sagte, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam anordnete, dass eine Glocke geläutet werden soll, um die Menschen zum Salat zu versammeln, sah ich im Schlaf, wie ein Mann an mir vorbeikam und in seiner Hand eine Glocke hielt. Also Abdullah ibn Zayd, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte die Leute irgendwie zum Gebet rufen. Und dann kam die Idee, jemand hat ihm vorgeschlagen, wie wäre es mit einer Glocke, so wie es die Christen machen. Und dann wollte er es anordnen, aber noch bevor die Leute es umgesetzt haben, sah Abdullah ibn Zayd einen Traum, und dieser Traum war von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sah, wie jemand eine Glocke in der Hand hatte. Sagt er, ich sagte, o Diener Allahs, also Abdullah ibn Zayd spricht den Mann jetzt an, der die Glocke hat, verkaufst du mir diese Glocke? Er sagte, was willst du damit anfangen? Er sagte, dadurch rufen wir die Leute zum Salah. Er sagte, soll ich dich nicht auf etwas Besseres hinweisen als dies? Er sagte, natürlich. Er sagte, sag Folgendes. Allahu Akbar. Und jetzt passen wir gut auf, weil das ist eine Version jetzt. Und das ist natürlich die für uns, sage ich mal, bekannteste Version. Er sagte, sag Allahu Akbar. Ihr zählt mit, inshallah, die Sätze, ich zähle nicht mit. Okay? Gucken wir, am Ende frage ich euch, wie viele Sätze sind es geworden. Okay? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala s-salah. Hayya ala s-salah. Hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. 15, barakallahu fiqh. Das sind 15 Sätze und das merken wir uns, der Bilal, der Adhan von Bilal besteht aus 15 Sätzen. Und die Meinungsverschiedenheit, die wir sehen werden, bezieht sich auf die ersten 4 Sätze, der Takbir 4-mal am Anfang, und bezieht sich auf den sogenannten Tarji', über den wir gleich inshallah ta'ala sprechen werden. Das ist sozusagen bezogen auf den Adhan, die erste Version, die über Bilal radiallahu ta'ala anhu will. Und dann sagt der Mann im Traum, der dem Abdullah ibn Zayd diesen Traum erzählt, diesen Adhan beigebracht hat, sagt er, dann ging er ein bisschen von mir weg und sagte, als Iqama sagst du Folgendes. Jetzt sehen wir wieder die Sätze, inshallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala al-Salah, Hayya ala al-Falah, Qad qamat al-Salah, Qad qamat al-Salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. 11. Barakallahu fiqh, Jazakallahu khair. Tayyib. Da wir schon bei diesem Adhan sind, muss ich kurz auf ein paar vielleicht Kleinigkeiten hinweisen, ein paar Fehler, die gemacht werden, die bekannt sind. Und zwar, ein sehr bekannter Fehler, das gilt besonders für unsere arabischen Geschwister, ist, dass sie, manche von ihnen sagen, anstatt Ashhadu an la ilaha illallah, sagen sie Ashhadu anna la ilaha illallah. Und das ist falsch. Das ist arabisch gesehen, funktioniert nicht. Grammatikalisch funktioniert das nicht. Okay? Das heißt, man muss sagen, Ashhadu an la ilaha illallah. Wenn man sagt, Ashhadu an la ilaha illallah, indem man das N ausspricht, an la ilaha illallah, dann ist der Adhan in Ordnung. Aber es weist darauf hin, dass dieser kein gutes Arabisch spricht. Weil im Arabischen, sowohl im Koranischen als auch im Hocharabischen, dieses N wird verschmolzen, das L, für diejenigen, die Tajwid kennen, das nennt man Idram, ohne Runna, in diesem Fall. Das nennt man Idram ohne Runna, und diesen Idram, die haben die Araber damals gemacht. Okay? Das ist ein berühmter Fehler, der hier an dieser Stelle passieren kann, dass man sagt, Ashhadu anna la ilaha illallah. Das ist falsch. Ein zweiter Fehler ist, manche Leute, wenn sie den Adhan, sage ich mal, singen, oder ausrufen und in die Länge ziehen wollen, das ist das entscheidende Wort, sie wollen in die Länge ziehen, dann machen sie folgendes, sagen sie zum Beispiel, anstatt Ashhadu an la ilaha illallah, sagen sie Ashhadu an la ilaha illallah. Dieses Ha, das ist falsch. Ashhadu an la ilaha illallah, dieses Ha ist falsch. Weil im Arabischen, das ist eine Fatha und das ist kein Alif. Und wer das macht, sein Adhan ist batil. Sein Adhan ist ungültig, fasid. Ja? Weil er hat ein Wort, einen Buchstaben hinzugefügt und das Arabische kaputt gemacht. Ja? Das ist ein Fehler. Ein zweiter Fehler ist ebenfalls ein bekannter Fehler, dass man sagt, also richtig heißt es, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Also Muhammadar Rasulullah. Eigentlich heißt es Muhammadan Rasulullah, aber auch hier der Araber macht eine Verschmelzung vom N in das Ra rein. Deswegen sagt er Muhammadarra. Muhammadarra. Ein berühmter Fehler ist, dass man in diesem Fall sagt Muhammadur Rasulullah. Das ist auch falsch und ungültig. Das darf man nicht machen. Wenn man auch hier wieder kein Idram macht, sagt Muhammadan Rasulullah, dann ist er wie ein A'jami. Aber sein Adhan ist nicht ungültig. Also A'lami ist jemand, der kein Arabisch spricht. Das ist dann nicht falsch, aber man merkt, dass er kein gutes Arabisch spricht. Ein weiterer bekannter Fehler bei Hayya ala Salah, dass man Folgendes sagt, weil wenn man es in Länge ziehen will. Hayya ala Salah, Hayya, dieses Ja. Das ist falsch. Das heißt, Hayya. Ja ist ein Ja mit Fatha und kein Alif danach. Ja? nicht Hayya ala Salah. Das ist falsch, darf man nicht sagen. Und auch wenn du achtet darauf, dass Salah am Ende hat ein H. Salah. Und nicht einfach nur Salah. Hayya ala Salah. Das ist kein, im Arabischen, für die Arabische, ist kein Alif einfach und das war's. Sondern es ist ein Alif und danach kommt ein Ta Marbuta. Und dieses Ta Marbuta ist so wie ein Kreis mit zwei Punkten oben drauf. Und dieses Ta Marbuta, bekannterweise, wenn man stehen bleibt, spricht man es als ein H aus. Das heißt, man sagt As-Salah. Obwohl es eigentlich ein T ist am Ende. Beim Weiterlesen man spricht ein T, beim Stehen man sagt ein H. Das bedeutet was? Nochmal, du sagst Hayya ala Salah. Was ist, wenn man ein T spricht? Das ist auch in Ordnung. Das ist sprachlich gesehen auch in Ordnung. Also wenn einer sagt zum Beispiel Hayya ala Salat. Ja, das ist auch ein arabischer, korrekter Dialekt, der auch im Koran al-Karim so vorkommt. Ja? Das ist also, es ist nicht so bekannt heutzutage und vielleicht im klassischen, heutigen, klassischen Arabischen, wenn man das so nennt, aber es ist Hocharabisch, beides ist Hocharabisch und beides kommt im Koran sogar vor. Diese Information ist gut, weil manchmal hat man es eilig, was man beim Adhan nicht machen sollte, aber manchmal hat man es eilig und dann verbindet man die Sätze zusammen. Wenn man die Sätze zusammen verbinden würde, Hayya ala Salah, mit dem nächsten Hayya ala Salah, dann muss ich wissen, dass da ein T ist und dann würde ich folgendermaßen sprechen. Das brauchst du nicht machen, aber ich sage es nur, damit du es weißt. Hayya ala Salati, Hayya ala Salah. So würde man diese zwei miteinander verbinden. Genauso, was man auch hört und was auch in Ordnung ist und hocharabisch ist und koranisch korrekt ist. Koranisch korrekt meine ich, dass dieser Dialekt im Koran auch vorkommt. Ja? Ist, dass man sagt, Hayya ala Salah. Hayya ala Salah. Das heißt, dass man nicht das L hell spricht, Salah, sondern dass man das L dunkel spricht, Salah. Okay, wie bei Allah. Ich finde das L ja auch dunkel. Wenn es mit einer Fetha oder einer Dhamma vorher ist, ja, dann sagt man Allah und genauso As-Salah. Das ist auch arabisch korrekt und auch koranisch korrekt. طيب, Hayya al-Falah genauso. Manche Leute, wenn sie das in die Länge ziehen, sagen sie Hayya al-Falah. Falah, das ist falsch, ja, weil es heißt Falah, Falah. Du darfst keine Alif hinzufügen nach deinem Fa. Ebenfalls ein Fehler bei manchen Leuten, wenn sie den Adhan in die Länge ziehen, sie sagen, statt Allahu Akbar, was machen sie? Sie auch fügen wieder ein Alif ein, sagen Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieses Akbar, das ist auch falsch. Ein Alif hinzugefügt und macht den Adhan ungültig. Das heißt Akbar. Akbar. Es gibt kein Alif zwischen dem Ba und dem Ra. Wir sehen also, liebe Geschwister, es ist wichtig, dass man diese Sachen lernt und dass man nicht aus emotionalen Gründen gerne Adhan macht, sondern man soll auch gelernt haben, das zu machen. Und das kostet ja nicht viel Zeit, dass man sich einmal hinsetzt und Adhan korrekt lernt und dann hat man die Sache, Alhamdulillah, auch richtig. Bei der Iqama kommt etwas Neues hinzu, und zwar der Ausdruck Qad Qamati Salah. Bei Qad Qamati Salah hört man auch, manche Leute machen da einen Fehler, sie sagen Qad Qamatu Salah. Das ist falsch, das heißt Qad Qamati Salah. Okay? Qad Qamati Salah, das ist auch ein bekannter Fehler. Oder auch dann, wenn sie das verbinden. Manche Leute sagen Qad Qamati Salah. Qad qamati salah. Manche Leute binden die zwei zusammen. Wenn man sie bindet, muss man folgendermaßen machen. Man sagt Qad qamati salah. Tu qad qamati salah. Also tu. Okay, vorher war irgendwie ti, haben wir gehört, ja, aber es war ein ganz anderer Fall. Jetzt, manche Leute sagen falscherweise Qad qamati salah. Ti qad qamati salah. Das ist falsch. Okay, das geht nicht. Es muss Qad qamati salah. Tu heißen. Deswegen mach dir das Leben einfach, Barakallahu fiq. Wenn du den Adhan ausrufst, dieser Bruder, mach es satzweise und dann hast du inshallah ta'ala kein Problem damit. Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu sagte, als ich aufwachte, bin ich alsdann zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gegangen und erzählte ihm, was ich gesehen hatte. Dann sagte er, dies ist ein wahres Traumgesicht, so Allah will. Geh zu Bilal und bring ihm bei, was du gesehen hast, sodass er damit ausruft, denn seine Stimme reicht weiter. Und auch kann man auch sagen, denn seine Stimme ist schöner. Dann ging ich zu Bilal und brachte es ihm bei und er rief ihn aus. Und subhanallah, guckt mal, und das ist ein Beweis, dass es eine Ru'ya war. Ein Ru'ya heißt hier ein Traum von Allah azza wa jalla. Okay? Und eine der Zeichen, dass ein Traum wahr ist, ist, dass du nicht der Einzige bist, der den Traum gesehen hat. Und das war auch in diesem Fall der Fall. Abdullah ibn Zayd sagte, Umar hörte diesen Adhan, während er zu Hause war. Also Abdullah ibn Zayd brachte Bilal den Adhan bei. Bilal ruft den Adhan jetzt aus und Umar ist zu Hause und hört plötzlich diesen Adhan. Und subhanallah, es war der gleiche Adhan, den er auch und der er auch zuvor im Traum auch gehört hatte. Okay? Und das ist natürlich hier kein Zufall, sondern das ist ein Beweis dafür, dass er Traum. Und deswegen sagt, er kam heraus und zog sein Gewand hinter sich her. Das ist ein Ausdruck dafür, dass er nicht einmal die Zeit gehabt hatte, sich schnell noch anzuziehen. Ja? Er trug sein Gewand, schleift es hinter sich her und sagte, ich schwöre bei dem, der dich, o Gesandter Allahs, mit der Wahrheit entsandt hat, ich habe tatsächlich dasselbe gesehen wie er. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Alhamdulillah, so gebührt alles Lob Allah azza wa jalla. Das ist der erste Adhan, der für uns alle bekannt ist und die Iqama, die uns alle bekannt ist und ist eigentlich nichts Neues für uns, insha'Allah ta'ala. Die zweite Version ist diejenige Version, die man dem anderen Muadhin des Propheten sallallahu alaihi wasallam zuschreibt, und zwar Abu Mahdhura radiallahu ta'ala anhu. Über Abu Mahdhura ist überliefert, dass er den gleichen Adhan aussprach, außer eine Veränderung, und zwar am Anfang sagte er nicht viermal Allahu Akbar, sondern nur zweimal Allahu Akbar. Okay? Das heißt also, wenn jemand den Adhan so ausruft, ist das absolut in Ordnung, authentisch überliefert den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und man darf sagen, also dass man am Anfang sagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah und so weiter und so fort. Wie der andere Adhan genauso. Statt viermal spricht man den Adhan zweimal aus. Wenn das der Fall ist, aus wie vielen Sätzen besteht dann der Adhan? Aus 15 war der von Bilal. Dann sind minus 2, 13. Oder habe ich mich verrechnet? 15 war der von Bilal, minus 2 sind 13. Jetzt gibt es eine zweite Angelegenheit, den man beim Adhan, der beim Adhan überliefert worden ist, den man machen darf, wenn man möchte. Und die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht darüber, aber wie gesagt, man darf es machen, weil es überliefert ist mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es nennt man Tarji'. Tarji', liebe Geschwister, kommt vom arabischen Wort Raja'a. Wer weiß, was Raja'a bedeutet? Zurück, was? Das ist ein Verb. Zurückkommen, zurückkehren, zurückgehen. Tarji' bedeutet zurückkehren, auch in diesem Fall. Das Zurückkehren sozusagen. Und gemeint ist in diesem Fall, dass man, nämlich nachdem man Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah gesagt hat, nochmal zurückkehrt und das gleiche nochmal sagt. Allerdings, beim ersten Mal sagt man es leise und beim zweiten Mal sagt man es laut. Ja, das wäre dann so, wie wenn ich sage, das heißt natürlich, das sollte man nicht direkt ins Mikrofon dann machen, weil dann hat es dann keinen Sinn mehr. Ja? Das heißt, man spricht den dann ganz normal aus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, und dann sagt man leise für sich selbst, sodass man sich nur selbst hören kann, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Und dann sagt man laut ganz normal, Ashhadu an la ilaha illallah. Das heißt, der andere kriegt eigentlich nichts mit. Vielleicht kriegt er eine kurze Pause mit, aber er kriegt nichts, eigentlich nichts mit. Ja? Das nennt man Tarji'. Und diesen Tarji' kannst du auf die erste Version packen und auf die zweite Version packen, die von Bilal und die von Abu Mahdura. Und dann hast du insgesamt 4 Versionen. Entweder 4-mal Takbir am Anfang oder 2-mal und dann jeweils entweder mit oder ohne Tarji'. 2 hoch 2 ist 4. Okay? Deswegen kommen wir auf 4 Versionen. Egal welche Version man macht, es ist vollkommen in Ordnung. Die Ulama sagen, am besten ist es, wenn man Folgendes macht. Wenn man natürlich zu Gast in einer Moschee ist und von einem verlangt wird, dass man den Adhan ausruft oder ähnliches, dann soll man natürlich die Version machen, die die Leute gewohnt sind, dass sie sie machen, damit man nicht unnötigerweise Unruhe stiftet. Weil jemand, wenn ich nicht wüsste, dass dieser Adhan in Ordnung ist, authentisch ist, natürlich, dann würde ich denken, was macht der da? Der weiß nicht mal, wie Adhan macht, richtig? Der zweite Fall ist, dass man mit der Moscheegemeinschaft sich daran gewöhnen möchte, die Sunna des Propheten s.a.w. umzusetzen. Dann ist es ideal, wenn man es mal so macht und mal so macht. Weil nur durch die praktische Umsetzung lernen die Leute, was Sunna ist und was nicht Sunna ist. Deswegen hat der Prophet gesagt, ta'rifuna wa tunkirun. Das heißt, er sagt sinngemäß, es wird eine Zeit kommen, an der ihr das, was schon, was, das jetzt, das übersetzt mit Interpretation gleichzeitig, ja. Es wird eine Zeit kommen, wo das, was damals bekannt war, plötzlich unbekannt geworden ist. Al-Munkar ist das, was man, was unbekannt ist, was man nicht akzeptiert, was man verwirft, das Verwerfliche, ja. Und warum ist es verwerflich? Warum? Weil die Leute nicht daran gewohnt sind. Deswegen. Und umgekehrt genauso, das, was damals als Katastrophe war, galt. Das, was damals als verboten war, das, was damals verwerflich war, das macht man nicht. Das gehört sich nicht, ist plötzlich heutzutage normal geworden. Und vielleicht rufen die Leute sogar dazu auf und sagen, das ist was Gutes. Ja? Das heißt, die Maßstäbe verändern sich, Gott bewahre, im Laufe der Zeit. Und wer ist daran schuld? Eigentlich sind wir selbst daran schuld, weil wir die Sunna nicht am Leben halten. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam extra gesagt, dass wer eine Sunna zum Leben erweckt, der bekommt die gleiche Belohnung wie jeder, der ihm darin nachmacht. طيب, wenn ich den Adhan ausrufe, soll ich dann am Anfang den Takbir miteinander verbinden, die Sätze verbinden oder voneinander trennen? Das heißt, soll ich sagen, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Das heißt, ich habe alle 4 Sätze voneinander getrennt. Oder soll ich, was heutzutage vielleicht die meisten Menschen machen, sie verbinden die beiden ersten miteinander und den dritten, den vierten Satz zusammen, indem sie sagen, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und die Antwort lautet, beides ist in Ordnung. Beides ist in Ordnung. Das erste nennt man Fasl, das heißt trennen. Und das andere nennt man Wasl, das nennt man miteinander verbinden. Natürlich dem Hadith, dem offensichtlichen Wortlaut des Hadithes gegenüber ist natürlich das Trennen offensichtlicher näher. Und so heißt es in der Überlieferung an Abi Mahdura, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, al-adhanu tis'a ashrata kalima, wal-iqama sab'a ashrata kalima. Abu Mahdura berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Adhan besteht aus 19 Sätzen und die Iqama aus 17 Sätzen. Und wenn er von Sätzen spricht, dann wieso verbindest du die ersten 2 zusammen? Dann normalerweise, man denkt natürlich an eine Trennung von den beiden. Tayyib, wieso sagt er hier 19 Sätze beim Adhan? Wie kommt das zustande? Mit dem Tarji'. Er nimmt den Adhan von Bilal, der war aus 15. Und dann machst du den Tarji', das sind die beiden Shahada, doppelt sprechen. Also nochmal, also hast du 4 Sätze dazu und 15 plus 4 gibt 19. Tayyib. Das ist, wie gesagt, das sind die 2 Möglichkeiten. Wenn man jetzt dies Allahu Akbar mit Allahu Akbar verbindet, wie verbindet man diese 2 Sätze miteinander? Wir hören unter den Menschen 2 Arten. Eine habe ich gerade vorgemacht. Weil das Problem ist, was jemand, jetzt sage ich eine Sache, die weiß man, wenn man ein bisschen Arabischkenntnisse hat. Verzeiht mir, aber inshallah ta'ala, auch wenn man sie jetzt nicht hat, eines Tages in ein paar Jahren, man hört den Unterricht nochmal und dann plötzlich weiß man, was damit gemeint war. Sagt man, ach, da hat er recht gehabt damals. Und zwar, wenn du sagst Allahu Akbar, dann hast du ja eine Sukun auf dem Ra, Akbar. Und das nächste Allahu, von Allahu Akbar, das musst du irgendwie miteinander verbinden. Okay? Und was macht man da normalerweise? Ja, ganz einfach, wir gucken dieses Akbar. Welches Zeichen hat auch das Ra normalerweise? Das hat, das ist hier ein ganz normaler, auf Arabisch nennt man das Khabar. Okay? Mubtada ist Allah, Akbar ist Khabar. Ja? Und das hat eine Dhamma in diesem Fall. Das nennt man Marfu'. Okay, auf Arabisch. Inshallah wird man das eines Tages lernen. Und deswegen verbinde ich das gemäß den ganz normalen Regeln, indem ich einfach das Ra mit Dhamma spreche, einem U spreche und sage ich Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Es gibt eine zweite Version, die man unter den Leuten hört, ist, dass sie was sagen? Habt ihr das immer so gehört oder hört ihr es manchmal auch anders? Ha? Als wenn Fetha auf dem Ra. Mach mal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Genau. Eine zweite Sache ist, dass man hört Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tayyib. Darf man das oder darf man das nicht? Nicht. Wer dafür ist, dass man das darf, hebt die Hand. Ihr dürft euch trauen, nur weil keiner die Hand hebt. Also darf man oder darf man nicht? Nicht, dass wir wüssten. Wer sagt, man darf nicht? Und der Rest enthält sich, auch vernünftig, weil ich gehe davon aus, dass der Rest dann vielleicht kein Arabisch mehr ist, kein Problem. Okay. Oder er hält sich zurück, ist vorsichtig, wenn ich schon so frage. Ja. Und wir sagen, die sich zurückgehalten haben, sind weise. Die sind weise. Denn diese Version geht auch. Ja, man darf auch sagen, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ist sprachlich gesehen korrekt und koranisch gesehen korrekt. Das heißt, es kommt sogar im Koran Karim vor. Diese grammatikalische, diese Eigenschaft, diese arabischsprachliche Eigenschaft meine ich, und nicht der Ausdruck Allahu Akbar, Allahu Akbar, kommt nicht vor im Koran. Aber diese Tatsache, was man sagt, kommt im Koran vor. Okay? Und deswegen ist korrekt. Das heißt, was manche Geschwister machen, ist nicht falsch. Es ist unbekannt unter den meisten Leuten, aber wie ich gesagt habe, ich sage noch ein Hadith, Ta'rifuna wa tunkirun. Also wenn es damals war, es bekannt, heutzutage unbekannt, heißt nicht, dass es plötzlich falsch geworden ist. Okay? Das heißt, besser natürlich, wenn man sich hält an das, was die meisten Leute gewohnt sind, wenn man in einer Umgebung ist, in der das der Fall ist. Aber man sollte wissen, das ist richtig und macht den Adhan nicht ungültig. Tayyib. Noch ein paar versus kleine Nebenthemen dazu, zum Adhan ebenfalls. Und zwar, ein anderer Adhan, außer diesem Adhan, den wir gesagt haben für diese fünf Gebete, ist eine Bid'ah. Ein anderer Adhan, außer dem Adhan zu diesen fünf Gebeten, ist eine Bid'ah. Das heißt, es ist nicht gesetzlich und ist verboten. Das heißt, man darf nicht zum Beispiel zum Adhan, nachdem man zum Beispiel zum Adhan ausgerufen hat, die Leute nochmal aufrufen zum Gebet in der Moschee. Und den Leuten sagen, nochmal, Leute kommen zum Gebet, nochmal zum Beispiel auf Deutsch nochmal sagen oder in einer anderen Sprache sagen, man darf nicht. Dieser Adhan ist so überliefert und so gesetzlich und man darf nicht noch etwas hinzufügen. Und wir werden auch, inshallah ta'ala, vielleicht eine Überlieferung dazu über Abdullah ibn Umar radiallahu anhu sehen, beim diesem Mal oder beim nächsten Mal, inshallah ta'ala. Tayyib, wir haben jetzt über den Adhan gesprochen und wir wissen ja bekannterweise, dass es zu jedem Pflichtgebet einen Adhan gibt. Außer bei zwei Gebeten ist ein bisschen anders, gibt es zwei Adhan. Bei welchen zwei Gebeten gibt es zwei Adhan? Beim Freitagsgebet und beim Subh-Gebet. Beim Freitagsgebet und beim Subh-Gebet. Na. Bei diesen beiden, Barakallahu fikum, gibt es zwei Adhan. Und beginnen wir erstmal kurz über das Gebet, über das Morgendämmerungsgebet, das Salat al-Fajr. Das Salat al-Fajr ist überliefert, dass der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, Inna bilalan yu'adhdhinu bilayl. Fakulu washrabu hatta yu'adhdhin ibn ummi maktum. Das heißt, der Prophet Sallam sagte, Bilal ruft den Adhan noch bei Nacht aus. So esst und trinkt ruhig, bis Ibn Maktum den Adhan ausruft. Okay, ist ganz klar, dass der Adhan, der, ab dem man nicht mehr essen, nicht mehr trinken darf, wenn man fastet, ist eben der Adhan von Ibn Maktum, das ist der zweite von beiden. Und das ist da, wo die Gebetszeit beginnt. Bilal allerdings ruft den Adhan vorher schon aus, radiallahu anhu. Warum? Weil der aus der Weisheit, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wir gleich sehen werden, sagte, wir gleich sehen, inshallah ta'ala. Das heißt, also praktisch gesehen, für uns jetzt hier praktisch gesehen, sollte jemand zum Fajr-Gebet in die Moschee gehen, vor Beginn der Morgendämmerung, soll er diesen Adhan ausrufen. Soll er diesen Adhan ausrufen und danach, wenn die Gebetszeit wirklich eingetroffen ist, ruft er den Adhan nochmal aus. Aber diese Sache gilt nur, wie wir gesagt haben, für das Fajr-Gebet. Über Jum'ah, inshallah ta'ala, reden wir ein anderes Mal. Aber, oder später, das ist jetzt in Bezug auf das Fajr-Gebet. Und das macht man im letzten Sechstel der Nacht. Im letzten Sechstel der Nacht. Weil der Sinn ist, dass derjenige, der am Beten ist in der Nacht, weiß, dass er sein Witr-Gebet jetzt langsam verrichten muss, bevor Fajr eintrifft. Und derjenige, der noch etwas essen möchte, weiß, dass er sich jetzt beeilen muss. Und derjenige, der noch am Essen ist, weiß, dass er jetzt bald aufhören muss. Das ist der Sinn dieses Adhan. Und deswegen macht es nur Sinn, wenn er auch gegen Ende der Nacht ausgerufen wird und nicht zu früh. Beim Adhan der Morgendämmerung gibt es einen kleinen Zusatz, den man auf Arabisch nennt Tathweeb. Und Tathweeb bedeutet auch zurückkehren. Tathweeb bedeutet auch zurückkehren. Und was ist damit gemeint? Und zwar fügt man, nachdem man zum zweiten Mal Hayya ala al-Falah gesagt hat, fügt man den Satz As-salatu khayrun minan nawm zweimal ein. Okay? Das ist, denke ich, bekannt, dass man das macht nach dem zweiten Hayya ala al-Falah. Also Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala al-Salah, Hayya ala al-Salah, Hayya ala al-Falah, Hayya ala al-Falah, As-Salatu khayrun minan nawm, As-Salatu khayrun minan nawm, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Auf Arabisch bedeutet As-Salatu khayrun minan nawm, das Gebet ist besser als der Schlaf. Oder zu beten ist besser als zu schlafen. Warum nennt man diese Form auch wieder zurückkehren? Die Gelehrten sagen, weil man hat doch gerade eben schon die Leute zum Salah aufgerufen, als man gesagt hat, Hayya ala Salah. Und als man gesagt hat, Hayya ala al-Falah. Auf zum Gebet, auf zum Erfolg. Und jetzt sagst du nochmal, As-Salatu khayrun minan nawm. Das Beste, Schlafen ist, Beten ist besser als zu schlafen. Das heißt, du wiederholst dich nochmal, du kehrst nochmal zurück zu dem, was du bereits vorher gesagt hast. Und das ist, wie gesagt, auch die Ansicht unter der Mehrheit der Ulama, dass man diese Sache beim Adhan hinzufügt. Und man darf es nur hinzufügen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das akzeptiert hat. Als Bilal diesen Zusatz gemacht hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Einverständnis dazu gegeben. Ansonsten, wenn man etwas anderes hinzufügt zu einem anderen Gebet, zu einem anderen Adhan, zu einem anderen Gebet, ist das absolut verboten. Und so heißt es in einer Überlieferung, Mujahid, rahimahullah, sagte, Mujahid, einer der berühmten Schüler von Abdullah ibn Abbas, unter anderem, er sagte, ich betrat einmal mit Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, eine Moschee, in der der Adhan bereits ausgerufen wurde. Wir wollten darin beten, dann machte der Muadzin Tathweeb. Und gemeint ist hier, dass der Muadzin, nachdem der Adhan ausgerufen war, hat er nochmal die Leute zum Gebet aufgerufen. Yalla, yalla, Leute, zum Gebet, kommt beten. Irgendwie wird es was in der Richtung gesagt haben. Dann sagte er, wir wollten daran beten. Dann machte der Muadzin Tathweeb. Abdullah ibn Umar verließ daraufhin die Moschee und sagte, lass uns von diesem Mubtadi' weggehen. Mubtadi' ist jemand, der eine Bid'ah macht. Dieser Tathweeb, den wir gerade gesagt haben, As-Salatu Khayrun Minan Nawm zweimal, in welchem Adhan macht man das überhaupt jetzt? Weil wir haben für das Morgengebet, wie viele Adhan? Zwei oder drei. Warum zwei oder drei? Weil das ist nämlich eine entscheidende Sache, bevor ich diesen Punkt erkläre. Denn im Arabischen und auch im Urf der Sahaba, das heißt in dem, was im Sprachgebrauch der Sahaba radiallahu anhum, nannte man die Iqama auch als Adhan. Nannte man die Iqama auch Adhan. Warum? Weil Adhan bedeutet nur Bekanntmachung oder Ausruf. Okay? Und deswegen, wenn du sagst, deswegen der Muadhin ist der gleiche, der auch Iqama ausruft. Du machst keinen Unterschied. Weil er gibt bekannt, dass das Gebet bald stattfindet oder gleich stattfindet, je nachdem. Adhan und Iqama. Das heißt, in diesem Fall, man nennt, und das ist die Information sehr wichtig, weil wir müssen uns jetzt reinversetzen, in das, wie die Sahaba gedacht haben. Der erste Adhan vor der Morgendämmerung, der von Bilal, nennt man Adhan. Der zweite Adhan zu Beginn der Morgendämmerung, zum Fajr-Zeit, also gemäß Kalender, wie wir es normalerweise machen, nennt man Adhan. Der dritte Ausruf, dass das Salah jetzt beginnt, tatsächlich, das, was wir Iqama nennen, nennt man ebenfalls Adhan. Und die Frage ist jetzt, in welchem dieser dreien spricht man As-Salatu Khayrun Minan Nawm? Die Gelehrten sind sich einig, dass es in der Iqama nicht der Fall ist. Sondern entweder im allerersten Adhan oder im ersten Adhan. Weil dieser erste Adhan ist der erste im Vergleich zum Iqama. Aber er ist der zweite im Vergleich zum allerersten Adhan. Okay? Und in der Überlieferung im Hadith heißt es, As-Salatu Khayrun Minan Nawm fil Ula Minas Subh. Das heißt also, dass As-Salatu Khayrun Minan Nawm spricht man im ersten Adhan des Morgengebetes. Das ist ein Problem. Weil es ist nur nicht klar, welcher dieser beiden Adhans gemeint ist. Weil das nennt man den ersten Adhan. Aber wenn wir alle drei betrachten, ist der erste auch, ist der eigentlich der allererste, kann man sagen. So. Hier kommt eine Sache ins Spiel, die manche Leute vernachlässigen. Denn es reicht nicht aus, den Hadith einfach so zu lesen und zu sagen, ach, damit ist der erste Adhan gemeint. Erstmal, es gibt Meinungsverschiedenheiten der Ulema darüber und es ist kein Problem, wenn man die eine Ansicht folgt oder die andere Ansicht folgt. Das ist nicht unser Thema. Wir wollen jetzt gerade hier eine Information vermitteln, die viel interessanter und wichtiger ist. Und zwar, nämlich, dass ich versuchen muss, diesen Hadith zu verstehen oder die Sprache dieses Hadithes zu verstehen, gemäß der Sprache der Sahaba. Ich darf nicht mit meinem Verständnis kommen und den Hadith so verstehen, wie ich ihn verstehe. Sondern ich muss gucken, was meinten denn die Sahaba, wenn sie vom ersten Adhan gesprochen haben? Das nennt man Haqiqa Urfiyya, für diejenigen, die Usul Fiqh haben. Ja? Das nennt man Haqiqa Urfiyya. Und diese Sache ist Hujja, das heißt ein Argument gegenüber diejenigen, die sagen, mit dem ersten Adhan ist der erste gemeint, den ich meine. Aber wichtig ist, der erste Adhan ist gemeint, was sie meinen. Und das nennt man auf Arabisch Haqiqa Urfiyya in diesem Fall. Zusammengefasst, es geht hier um den ersten Adhan, der ausgerufen wird, sobald die Gebetszeit eingetroffen ist. Und das ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama. Es geht also nicht um den allerersten, der bei Nacht ausgerufen wird, sondern es geht um den ersten, der gemäß Kalender, wenn da steht, Fajr um so und so viel Uhr, in dieser Zeit wird der Adhan ausgerufen, zu diesem Zeitpunkt spricht man diesen, Adhan. Und was zum Beispiel deutlich dafür spricht, gibt mehr als einen Beweis, aber was deutlich dafür spricht, ist die folgende Überlieferung von Aisha radiallahu ta'ala anha. Sie sagte, wenn der Muadhin mit dem ersten Adhan des Fajr Salah fertig war, wenn der Muadhin mit dem ersten Adhan des Fajr fertig war, wir wissen noch nicht, welcher es ist, richtig? Aber gleich wissen wir es. Und sie spricht, ihre Sprache, sie redet mit dem und sie redet eine Sprache, die die Tabi'un verstehen, weil sie erzählt den Hadith irgendjemandem nach der Generation, richtig? Sie sprechen jetzt in ihrem Jargon, würde man jetzt mal sagen. Wenn der Muadhin mit dem ersten Adhan des Fajr Salah fertig war, stand der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam auf und verrichtete zwei Raka'a vor dem Fajr Salah. Also welcher ist es? Der zweite von dreien. Reden wir von dreien. Das ist der zweite von dreien. Also wenn die morgen, weil die zwei Sunnah vom Fajr berichtet man nicht bei Nacht, sondern wenn die Zeit eingetroffen ist. Und sie macht es noch klarer, sagt, nachdem die Morgendämmerung bereits sichtbar wurde. Also der Hadith ist jetzt hundertprozentig geworden. Danach lag er sich auf seine rechte Seite, bis der Muadzin wegen der Iqama zu ihm kam. Dann hat dann erst die Iqama ausgerufen, der Prophet hat ihm die Erlaubnis dazu gegeben hat, oder wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hinaus gekommen ist zum Adhan. Ich habe Angst, den Unterricht zu lange zu machen, deswegen beenden wir den wissenschaftlichen komplizierten Teil vielleicht an dieser Stelle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katheera.